In der ersten Zeit nach meiner Einweihung lebte ich in einer abgelegenen und einsamen Welt, die sich immer mehr mit Geräuschen, Gespenstern und Stimmen füllte. Alles das teilte ich mit meinem äußeren Kampf, mit der Herausgabe meiner Zeitschrift, mit meiner auf den großen Krieg gerichteten Aufmerksamkeit. Wir versuchten, Hitler in geistiger Hinsicht zu helfen. Mein Doppelleben war für alle geheim, die nicht dem Orden angehörten, meinen exoterischen Kameraden und meiner Familie unbekannt. Ich hatte meine Verlobung unterbrochen, um mich ganz dem Kampf in den zwei Welten zu widmen. Es ereigneten sich weiterhin seltsame Dinge. Das neue Zeitalter erhielt damals einen Beitrag von einem Mitglied der TNA, Überfalltruppen des chilenischen Nazismus. Sein Titel lautete »Der tiefe Sinn der deutschen Flagge«. Er enthüllte die verborgene Symbolik des Hitlerismus. Es war die erste Arbeit dieser Art eines jungen Chilenen und musste meine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich lernte dann diesen Kameraden kennen und erfuhr, dass er auch in Verbindung mit seinem Astral getreten war. Ich darf mich über diese Berichte nicht länger auslassen, nur möchte ich durch meine Erfahrung zu verstehen versuchen, was Hitler sein konnte, die Beschreibungen Jungs als Bezugspunkt nehmend. Auf diese Weise werden wir wissen, wer er war, wer er ist, wenn es uns erlaubt sein sollte, dies zu entdecken. Ich muss nur dem Meister glauben, doch ihr braucht dies nicht anzuerkennen. Ihr seid in einer anderen Welt, habt eine andere Denkweise, die viel zu sehr von der Vernunft, der Technokratie und des zeitgenössischen Skeptizismus bearbeitet worden ist. Deswegen habe ich hier die Erklärungen Jungs wiedergegeben, denn ihm werdet ihr mehr Glauben schenken als dem Meister und mir. Mich nur meiner persönlichen Erfahrungen bedienend, kann ich versuchen zu verstehen, was Jung notgedrungen aus einleuchtenden Gründen unvollständig ließ. Ihr wisst schon, dass ich Professor Jung persönlich kennengelernt habe, dass er mir Geständnisse machte, die er anderen verschwieg, dass er das Vorwort für eines meiner Bücher geschrieben hat und dass ich seine Lehre gut kenne, was er sagte und was er verschwieg. Deswegen fühle ich mich ermächtigt, seine Überlegungen auszubauen mit meiner eigenen esoterischen Erfahrung. Die Beschreibung, die Jung von Hitler gibt, ist die eines leeren Körpers. Leer wovon? Anscheinend leer von Hitler. Hier ist niemand, sagt er. Das ist sein Eindruck. Aber was Jung sagt, kann so nicht sein, wie er es sagt. Es ist eine literarische Gestalt, denn es kann etwas nicht vollkommen leer sein, außer einem Leichnam. Darum wiegt seine träge Materie mehr als die lebende. Es fehlt die Blähung der Seele, das Pneuma, das sie emporhob. Ein Medium zum Beispiel erweckt nicht den Eindruck, leer zu sein, sondern den, von einer anderen Kraft besetzt zu sein, besser noch besessen zu sein. Jedoch ein Medium und Hitler sind zwei entgegengesetzte Situationen, obwohl sie sich ähneln könnten. Gibt es etwas im Phänomen Hitler, das man mit dem vergleichen könnte, was mir geschehen ist? Stieg jemand aus seinem Körper? Was geschah mit seinem Astral? Mein Meister sagte, Hitler kann nicht nur im Astral erscheinen, er sieht außerdem das Astral der anderen, ohne aus seinem physischen Körper auszusteigen. Der Meister erzählte, dass er einmal im Astral zu dem Hause gekommen sei, das Hitler auf dem Gipfel des Berges in Berchtesgaden errichten ließ, das ich oft besucht habe und dessen wahrer Name Gralsburg lautet. Hitler befand sich in einem Raum mit großen Fenstern und beobachtete die Berge und Täler durch ein Fernglas. Er sah den Meister kommen und sagte, »Wanderer, setze deinen Weg fort.« Ernst Hanfstengel, Hitlers dienstbeflissener Anhänger der ersten Jahre seiner Karriere und danach Chef der Abteilung Ausländisches Pressewesen im Dritten Reich, teilt in seinem Buch »Hitler, les années obscures« Hitlers »Die dunklen Jahre« mit, dass Hitler, nachdem er das Gefängnis in Landsberg verlassen hatte, nicht mehr derselbe war. Er hatte sich verändert. Mitten in einer Unterhaltung sah er sich plötzlich um, als ob dort jemand wäre. Und dann verstummte er. Rauschning schreibt, dass Hitler manchmal des Nachts aufgestanden sei, zitternd, in Schweiß gebadet und geschrien hätte, dass sich ein Wesen in einem Winkel des Raumes befände, das er sehen könnte, dass es gekommen sei und das wäre furchtbar. Aus Anlass jedweder interessierter Übertreibung oder dem Wunsch eines Preußen mit einer möglichen slawischen Seele, Dostojewski nachzuahmen, gibt es in Rauschnings Beschreibung, die er uns von Hitler zukommen lässt, viel zu viel Ähnlichkeit mit derjenigen Jungs, um nur zufällig sein zu können. Wer hat hier mit oder auch ohne Einverständnis der Verfasser diese Berichte gelenkt, die dazu bestimmt sind, mit den Jahren ernst genommen zu werden, denn sie lassen Hitler als eine leere Form, besessen von einem Dämonen, erscheinen? Zweifellos die Freimaurerei, hinter welcher das Judentum steht, der Herr der Finsternis. Als ich in der Schweiz lebte, wurde in jenem Land die Liste der wichtigsten helvetischen Freimaurer veröffentlicht. Und darin erschien Professor Jung. Es war mir nie erlaubt worden, in das Sancta Sanctorum seines Turmes in Bollingen einzutreten, ein kleines Zimmer, wohin er sich alleine zurückzog. Es war mit Symbolen ausgeschmückt, die ich nicht kennenlernen durfte. Auch Goethe war Freimaurer, was für Jung so viel wie Familientradition bedeuten mochte. Mit der besten Absicht seinerseits werden seine Beschreibungen und Auslegungen ihm von den feindlichen Mächten jenes höheren Wesens, das er analysierte, eingeflößt worden sein.